Dieser hübsche Singvogel ist durch seine goldene Färbung an Kopf und Kehle gut zu erkennen. Die Goldammer. Auch wer kein Ohr für Vogelstimmen hat, kann sich sein Frühlingslied »Wie, wie, wie hab ich dich lieb« leicht einprägen. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie hab ich dich lieb.